Sobald Jane und Elizabeth allein waren, sprach sich Erstere, die bis jetzt sehr vorsichtig in Bingleys Lob gewesen, freimütig über seine liebenswürdigen Eigenschaften aus und gestand, dass sie sich durch sein nochmaliges Engagement sehr geschmeichelt gefühlt, indem sie eine solche Auszeichnung nimmermehr erwartet hätte. Elizabeth dagegen versicherte, dass es nicht anders hätte kommen können, da sie unstreitig die Schönste in der ganzen Gesellschaft gewesen und daher notwendig seine Aufmerksamkeit auf sich hätte ziehen müssen. Übrigens stimmte sie in sein Lob mit ein und gab ihrer Schwester vollkommene Erlaubnis, ihn charmant und liebenswürdig zu finden. Als Jane nun aber auch Bingleys Schwestern erhob, ihre Unterhaltung anziehend, ihr Wesen gefällig und fein nannte und sich freute, Miss Bingley, welche einige Zeit in Netherfield bei ihrem Bruder zu leben gedachte, in der Nähe zu behalten und öfter zu sehen, da konnte Elizabeth ihr unmöglich beistimmen. Sie beschuldigte Jane, aus angeborener Gutmütigkeit blind gegen die Fehler und Torheiten ihrer Nebenmenschen zu sein, überall nur Gutes zu sehen oder das Böse zum Guten zu wenden, und bewies ihr, dass das Benehmen beider Damen an diesem Abend keineswegs geeignet gewesen sei, sie zum Besten zu beurteilen. Ihr Scharfsinn und richtiger Takt hatte sie tieferen Blick in das Innere des Schwesternpaars tun lassen. Sie erkannte sie allerdings für hübsch, nicht ohne gute Laune, wenn sie sich gefielen, auch imstande, sehr angenehm zu sein, sobald sie Lust hatten, dabei aber auch stolz und hochmütig. In einer der ersten Pensionen der Hauptstadt erzogen, im Besitz eines Vermögens von 20.000 Pfund, gewohnt, noch etwas mehr zu vertun, als sie hatten, und mit Menschen vom höchsten Rang umzugehen, war es ihnen denn freilich zu anderer Natur geworden, hoch von sich selbst und gering von ihren Nebenmenschen zu denken. Sie stammten von einer achtungswerten Familie aus dem nördlichen England ab, welcher Umstand sich ihrem Gedächtnis tiefer eingeprägt hatte, als dass ihres Bruders Vermögen, so wie das ihrige, durch den Handel erworben worden war. Bingley hatte ein Vermögen von beinahe 100.000 Pfund von seinem Vater geerbt, welcher immer die Absicht gehabt, sich ein Gut zu kaufen, aber noch vor Ausführung dieses Plans gestorben war. Denselben Entschluss hatte der Sohn nun zwar auch gefasst und zu diesem Zweck die Grafschaft, worin sein Vater gelebt, auserkoren, der er aber jetzt die Pachtung in Netherfield übernommen, zweifelten alle, die ihn und seinen leichten Sinn kannten, dass es je dazu kommen würde. Niemand betrübte sich hierüber mehr als seine Schwestern, deren sehnlichster Wunsch es war, ihn als Gutsbesitzer zu sehen. Demungeachtet bezeigte sich Miss Bingley auch jetzt nicht abgeneigt, die Honneurs in seinem Hause zu machen, und selbst Mrs. Hurst, deren Gemahl mehr Ansehen als Vermögen besaß, beschloss Netherfield, falls ihr der Aufenthalt daselbst zusagen sollte, als ihr Eigentum zu betrachten. Durch eine zufällige Empfehlung veranlasst, dieses Gut in Augenschein zu nehmen, hatte es bei dem jungen, raschen, kaum seit 2 Jahren mündig gewordenen Bingley nur einer halbstündigen Besichtigung bedurft, um ihn von den Vorzügen des Grundstücks, von der vorteilhaften Lage und den wohlerhaltenen Gebäuden zu überzeugen. Die Umgebungen gefielen ihm, Haus und Garten waren schön, und so pachtete er Netherfield ohne weitere Überlegung. Zwischen ihm und Darcy bestand, trotz der großen Verschiedenheit ihrer Charaktere, eine innige Freundschaft. Darcy fühlte sich zu Bingley gezogen wegen seines freimütigen, offenen, lenksamen Wesens, weil ihm diese Eigenschaften ganz abgingen. Und Bingley hegte die größte Achtung vor seines Freundes Festigkeit, Verstand und richtigem Urteil. In geistiger Hinsicht stand Darcy weit höher, obgleich es dem anderen keineswegs an Verstand fehlte. Dagegen gebührte Bingley der Vorzug im Betreff häuslicher und geselliger Tugenden. Darcy war stolz, hochmütig und zurückhaltend, und sein Benehmen, wenngleich das eines wohlgezogenen Mannes, hatte durchaus nichts Einnehmendes und stieß meistens ab. Bingley gewann alle Herzen, wo er sich zeigte. Darcy beleidigte stets. Die Art und Weise, sich über die Meritonsche Gesellschaft zu äußern, charakterisierte sie vollkommen. Bingley hatte nie angenehmere Leute und hübschere Mädchen gesehen. Jedermann war artig und zuvorkommend gegen ihn gewesen. Es hatte gar keine Förmlichkeit und Steifheit in der Gesellschaft geherrscht, so dass er sehr bald mit allen Anwesenden bekannt geworden. Und Miss Bennet, kein Engel konnte schöner sein als sie. Darcy hingegen hatte eine Menge Menschen gesehen, die weder Anspruch auf Schönheit noch auf Ansehen machen konnten, von denen niemand geeignet gewesen war, ihm auch nur das geringste Interesse einzuflößen und die ihm weder Vergnügen gemacht noch Aufmerksamkeiten erwiesen hatten. Er gab zwar zu, dass Miss Bennet schön sei, tadelte aber, dass sie zu viel lächelte. Miss Bingley und ihre Schwester stimmten seiner Meinung ganz bei, wagten jedoch, Jane allerliebst ihres Beifalls würdig zu finden und sie ein süßes Mädchen zu nennen. Miss Bennets Ruf als ein süßes Mädchen war daher gegründet, und Bingley fühlte sich durch diesen Ausspruch berechtigt, von ihr zu denken, wie es ihm beliebte. In geringer Entfernung von Longbourn wohnte eine Familie, mit welcher Bennet sehr vertraut waren. Sir William Lucas hatte früher als Kaufmann in Meryton gelebt und sich als solcher ein bedeutendes Vermögen erworben. Auch würde er Stand und Aufenthalt wohl schwerlich verlassen haben, wenn er nicht während seiner Würde als Mayor infolge einer dem König überreichten Adresse in den Ritterstand erhoben worden wäre. Eine solche Auszeichnung war mehr, als er ertragen konnte. Sie hatte ihm sein Geschäft und das Leben in dem kleinen Marktstädtchen zuwider gemacht, weshalb er beides aufgab und mit seiner Familie ein Haus ungefähr eine Meile von Meryton bezog, welches von diesem Augenblick an Lucas Lodge genannt wurde. Hier konnte er ungestört über seine eigene Wichtigkeit nachdenken und frei von den Lasten der Handelsgeschäfte seine Zeit einzig dem schönen Beruf, höflich gegen alle Welt zu sein, widmen. Denn wenngleich im Rang erhöht, war er dennoch nicht anmaßend geworden, im Gegenteil nur noch aufmerksamer gegen jedermann. Von Natur aus harmlos, freundlich und verbindlich hatte ihn seine Vorstellung am Hof nur noch geschmeidiger gemacht. Lady Lucas war eine sehr gute Frau, nicht übermäßig fein und hinsichtlich ihrer Denkungsart vollkommen würdig, Mrs. Bennets Nachbarin zu sein. Sie hatten mehrere Kinder, von denen das älteste, ein verständiges, braves Mädchen von 27 Jahren, Elizabeths vertraute Freundin war. Es verstand sich von selbst, dass die jungen Damen am anderen Morgen notwendig zusammenkommen mussten, die Freuden des gestrigen Balls zu rekapitulieren. Und so fanden sich denn die beiden Miss Lucas in Longbourn ein, um zu hören und zu erzählen. »Liebe Charlotte«, begann Mrs. Bennet mit höflicher Selbstüberwindung, »Sie fingen den Abend gut an. Sie waren Mr. Bingleys erste Wahl.« »Ja, aber er schien mehr Geschmack an der zweiten zu finden.« »Sie meinen wohl Jane, weil er zweimal mit ihr getanzt.« »Ja, es hatte allerdings den Anschein, als ob sie einigen Eindruck auf ihn gemacht hätte.« Ich vermute es teils nach dem, was ich gesehen, teils nach seinem Gespräch mit Mr. Robinson, was sie gestern mit angehört und nachher die Güte hatten, mir mitzuteilen. Sagte er nicht, Miss Bennet wäre unbestritten die schönste im ganzen Ballsaal? So etwas Ähnliches. Auf jeden Fall war es belohnender, Ohrenzeuge seines Gesprächs zu sein, als Mr. Darcys Unterhaltung mit anzuhören. Arme Eliza, nur leidlich zu sein. Ich hoffe, Lizzie hat sich nicht über sein unartiges Betragen geärgert, denn er ist so unaussprechlich fatal, dass es ein Unglück sein würde, ihm zu gefallen. Mrs. Long erzählte mir gestern Abend, dass er eine halbe Stunde neben ihr gesessen, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen. »Liebe Mutter, sollten Sie sich hierin nicht irren?« sagte Jane. »Ich selbst sah Mr. Darcy mit ihr sprechen.« »Ja, nachdem sie ihn gefragt, wie es ihm in Netherfield gefalle und er eine Antwort nicht vermeiden konnte.« Aber sie sagte, dass es ihm sehr ärgerlich gewesen, reden zu müssen. »Miss Bingley erzählte mir«, fuhr Jane fort, »dass er immer nur mit seinen genaueren Bekannten zu sprechen pflegte, in der Unterhaltung mit diesen aber sehr angenehm wäre.« »Das glaube ich nimmermehr. Wenn er so außerordentlich angenehm sein kann, hätte er wohl auch mit Mrs. Long gesprochen. Aber ich kann mir die Sache allenfalls erklären. Er gilt allgemein für schrecklich stolz.« Und da braucht er nur erfahren zu haben, dass Mrs. Long keine eigene Equipage hat und in einem Mietwagen auf den Ball gekommen ist. »Es ist mir einerlei, ob er mit Mrs. Long gesprochen oder nicht«, sagte Miss Lucas, »aber ich wünschte, er hätte mit Eliza getanzt.« »Und ich an Lizzys Stelle«, sagte die Mutter, »würde ein anderes Mal nun auch nicht mit ihm tanzen.« »Dieses Versprechen glaube ich Ihnen geben zu können«, entgegnete Elizabeth ruhig. »Sein Stolz«, fuhr Miss Lucas fort, »beleidigt mich weniger als viele anderer Menschen Stolz, weil er zu entschuldigen ist. Man darf sich nicht wundern, wenn ein junger, schöner Mann aus guter Familie, reich und im Besitz aller wünschenswerten Dinge eine hohe Meinung von sich bekommt. Er hat gewissermaßen ein Recht, stolz zu sein. »Sehr wahr«, entgegnete Elizabeth, »und ich würde ihm auch seinen Stolz vergeben, wenn er den meinigen nicht gekränkt hätte.« Mary benutzte diese Gelegenheit, ihre Betrachtungen über die Ursachen und Wirkungen des Stolzes mit schönen Worten darzulegen, und da sich niemand aufgelegt fühlte, ihr zu widersprechen, endigte die Unterhaltung mit dem Aufbruch der Gäste. Die Damen von Longbourn säumten nicht lange, den weiblichen Bewohnern von Netherfield ihre Aufwartung zu machen, und der Besuch ward in aller Form erwidert. Miss Bennets Anmut übte fortwährend einen Zauber über die Herzen des Bingleyschen Schwesternpaars aus, und obgleich sie die Mutter unerträglich und die jüngeren Töchter nicht der Erwähnung wert fanden, sprachen sie doch den Wunsch, mit den beiden älteren Schwestern genauer bekannt zu werden, aus. Jane freute sich dieser Auszeichnung, Elizabeth hingegen sah immer nur Stolz und Übermut in ihrem Benehmen gegen andere, selbst gegen ihre Schwester, und konnte sich daher nicht recht mit ihnen befreunden. Dass Bingley großes Wohlgefallen an Jane fand, entging Elizas scharfem Blick nicht. Ebenso wenig aber auch der Eindruck, den er auf der Schwester Herz gemacht. Letztere Entdeckung würde sie vielleicht beunruhigt haben, hauptsächlich aus Furcht, dass die Welt diese Neigung zu früh entdecken könnte. Aber sie wusste, dass Jane eine gewisse Ruhe des Gemüts, eine stets gleiche Heiterkeit mit aller Kraft der Empfindung verband, wodurch sie ihre Umgebung über ihr wahres Gefühl irreleiten und sich gegen die Neckereien der Zudringlichen sicherstellen würde. Mit der Beobachtung Bingleys und ihrer Schwester beschäftigt, ahnte Elizabeth nicht, dass sie selbst im Begriff stand, einiges Interesse in den Augen seines hochmütigen Freundes zu erlangen. Darcy hatte anfänglich kaum zugeben wollen, dass sie hübsch sei, und sich auf dem Ball geweigert, ihr auch nur die geringste Höflichkeit zu erzeigen. Beim nächsten Zusammentreffen beobachtete er sie bloß in der Absicht, etwas zu tadeln an ihr zu finden. Aber kaum hatte er sich selbst und seine Freundinnen davon überzeugt, dass auch nicht ein hübscher Zug in ihrem Gesicht zu entdecken sei, als er die Bemerkung machte, dass es dennoch durch den schönen Ausdruck der dunklen Augen einen eigenen Reiz erhalte. Dieser Entdeckung folgten noch mehrere andere. Obgleich sein streng richtendes Auge ihre Gestalt den Regeln der vollkommenen Symmetrie nicht ganz entsprechend gefunden, musste er sich doch selbst gestehen, dass sie leicht und gefällig sei und ihr Benehmen, wenn auch seinem eigenen Geständnis zufolge durchaus nicht fashionable, zog ihn doch durch eine gewisse liebenswürdige Unbefangenheit an. Von dieser Veränderung hatte sie indessen keine Ahnung. Sie sah in ihm nur den Mann, der sich nirgends beliebt zu machen wusste und dem sie nicht hübsch genug erschienen war, um mit ihr zu tanzen. Nach und nach regte sich der Wunsch in ihm, etwas mehr von ihr zu erfahren, und als ersten Schritt zur Unterhaltung mit ihr selbst begann er, ihren Gesprächen mit anderen ein aufmerksames Ohr zu leihen. Sie machte diese Bemerkung zuerst in einer großen Gesellschaft bei Sir William Lucas und sagte zu Charlotte, »Was will Mr. Darcy damit sagen, dass er meine Unterhaltung mit Colonel Forster belauscht?« »Das ist eine Frage, die Mr. Darcy allein zu beantworten imstande ist. Aber wenn er es noch öfter tut, werde ich ihm zu verstehen geben, dass ich seine Absichten durchschaue. Er hat einen so spöttischen Blick, dass ich anfangen muss, mich entweder vor ihm zu fürchten oder meinerseits auch impertinent zu werden.« Indem näherte sich Darcy den Sprechenden, anscheinend nicht in der Absicht, selbst Teil an dem Gespräch zu nehmen. Miss Lucas forderte ihre Freundin durch Blicke und Worte auf, ihren Vorsatz auszuführen, und Elizabeth wandte sich rasch zu ihm mit der Frage, »Mr. Darcy, haben Sie nicht gefunden, dass ich mich ungemein wohl ausgedrückt, als ich Colonel Forster gebeten, uns einen Ball in Meryton zu geben?« »Mit vieler Energie, aber es ist freilich ein Gegenstand, der alle junge Damen energisch zu machen pflegt.« »Sie verfahren sehr streng gegen uns.« »Die Reihe, gebeten zu werden, wird nun an dich kommen«, sagte Miss Lucas. »Ich mache jetzt das Instrument auf, und dann weißt du, Eliza, was darauf folgt.« »Du bist eine sonderbare Freundin. Immer forderst du mich auf, vor aller Welt zu singen und zu spielen. Wenn meine Eitelkeit eine musikalische Richtung genommen hätte, würdest du mir unschätzbar sein. Da dies aber nicht der Fall ist, weiß ich es dir keinen Dank, dass du mich veranlasst, mein Licht vor einem Publikum leuchten zu lassen, das an die besten Künstler gewöhnt ist. Als Miss Lucas aber dem ungeachtet fortfuhr, sie mit Bitten zu bestürmen, sagte sie, »Nun wohl, wenn es sein muss, soll es geschehen.« Und einen ernsten Seitenblick auf Darcy werfend, fuhr sie fort, »Es gibt ein altes Sprichwort, was einem jeden unter uns bekannt sein wird. Es heißt, spar deinen Atem, deine Suppe damit zu blasen. Und ich will den meinigen sparen, damit ich singen kann.« Ihr Gesang war angenehm, jedoch keineswegs vortrefflich. Nachdem sie ein paar Lieder gesungen und ehe sie noch auf die an sie ergangenen Bitten mehr zu singen antworten konnte, hatte Mary Platz am Instrument genommen. Sie war sich bewusst, ihre Schwestern in der edlen Tonkunst sowie in allen anderen schöngeistigen Beschäftigungen weit zu übertreffen, und da sie in der Tat ihre ganze Zeit an die Ausbildung solcher Talente wendete, ergriff sie nun auch freudig jede Gelegenheit, damit zu glänzen. Zur Musik fehlte es ihr an Talent und Geschmack, und nur der Eitelkeit verdankte sie einige Fertigkeit, die aber mit so viel Pedanterie und Affektation vermischt war, dass sie einen noch höheren Grad von Vollkommenheit unangenehm gemacht haben würden. Elizas leichter und ungezwungener Manier war mehr Aufmerksamkeit gezollt worden, obgleich sie nicht halb so fertig spielte. Und Mary musste am Schluss eines langen Konzerts noch froh sein, Lob und Dank für einige schottische und irländische Lieder einzuernten, wonach ihre jüngeren Schwestern, nebst einigen anderen jungen Damen und mehreren Offizieren, am entgegengesetzten Ende des Zimmers tanzten. Schweigend, voll Unwillen über diese Art und Weise, den Abend zuzubringen, über das Ausschließen aller Konversation, stand Darcy, in Betrachtung der verschiedenen Gruppen verloren, und bemerkte nicht, dass Sir William zu ihm getreten, bis dieser ihn anredete. »Für junge Leute gibt es doch keine charmantere Unterhaltung als den Tanz. Ich betrachte ihn als eine der wesentlichsten Verbesserungen der feineren höheren Zirkel. Sie nicht auch, Mr. Darcy?« »Gewiss, Sir. Und er hat nebenbei den Vorzug, auch in den wenigst verfeinerten Gesellschaften der Welt sein Glück zu machen. Jeder Wilde kann tanzen.« Sir William lächelte. »Ihr Freund tanzt vortrefflich«, fuhr er nach einer Pause fort, als er Bingley in die Reihen treten sah. »Und ich zweifle nicht, dass auch Sie, Mr. Darcy, Meister in dieser Kunst sind.« »Ich glaube, Sir, Sie sahen mich in Meryton tanzen.« »Allerdings. Und er freute mich dieses Anblicks. Tanzen Sie oft in St. James?« »Nein, Sir. Ich sollte meinen, es wäre dies ein diesem Ort angemessenes Kompliment.« »Es ist ein Kompliment, was ich keinem Ort erzeige, wenn ich es vermeiden kann.« »Sie besitzen vermutlich ein eigenes Haus in der Stadt.« Darcy bejahte durch eine schweigende Verbeugung. »Ich hatte einst auch die Idee, mich in der Stadt niederzulassen, hauptsächlich der guten Gesellschaft wegen. Doch gab ich den Gedanken nachher wieder auf, aus Furcht, die Luft in London möchte Lady Lucas nicht zusagen.« Er schwieg in Erwartung einer Antwort. Darcy fühlte sich jedoch nicht aufgelegt, sie zu geben. Und als Elizabeth in diesem Augenblick zufällig in seine Nähe kam, erfasste ihn der Drang, eine Galanterie auszuüben. »Warum tanzen Sie nicht, liebste Miss Eliza?« rief er ihr zu. »Mr. Darcy, erlauben Sie mir, Ihnen diese junge Dame als eine vorzügliche Tänzerin zu präsentieren. Einer solchen Schönheit gegenüber können Sie es nicht abschlagen, einmal zu tanzen.« Hiermit ergriff er ihre Hand, sie in Darcys zu legen, der, obgleich ungemein erstaunt, dennoch nicht abgeneigt war, sie anzunehmen, als Elizabeth sie rasch zurückziehend, sich mit einigem Unmut zu Sir William wendete. »Sir, es war keineswegs meine Absicht zu tanzen, und ich muss Sie sehr bitten, von der irrigen Meinung, als ob ich mich nach einem Tänzer umgesehen, zurückzukommen.« Darcy ersuchte sie mit vielem Anstand um die Ehre ihrer Hand, aber vergebens. Elizabeth beharrte fest auf ihrem Entschluss, trotz Sir Williams dringenden Bitten und seiner Versicherung, dass Mr. Darcy, obgleich im Allgemeinen kein Liebhaber des Tanzes, jetzt doch erbötig sei, seine Abneigung auf kurze Zeit zu überwinden. »Mr. Darcy ist die Höflichkeit selbst«, entgegnete Eliza schalkhaft lächelnd und entfernte sich. Ihre Weigerung hatte den stolzen Mann nicht beleidigt, und er gedachte ihrer eben mit großem Wohlgefallen, als er sich durch Miss Bingley gestört sah. Ich glaube, den Gegenstand Ihrer Betrachtungen erraten zu können. Das möchte ich fast bezweifeln. Sie denken darüber nach, wie unerträglich es Ihnen sein würde, noch mehrere Abende auf solche Weise in solcher Gesellschaft zubringen zu müssen. Und ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich fühlte mich noch nie so wenig an meinem Platz. Welch ein Lärm und welch eine abgeschmackte Unterhaltung. Überall nichts und doch ein unerhörtes Wichtigtun. Ich gäbe was drum, Ihr Urteil über dieses alles zu hören. Ihre Vermutungen sind ganz falsch. Mein Gemüt war auf das Angenehmste beschäftigt. Ich stellte nämlich Betrachtungen über die Wirkungen an, die ein paar schöne Augen notwendig in uns hervorbringen müssen. Miss Bingley verwunderte sich und äußerte den Wunsch, den Gegenstand solcher tiefen Betrachtungen genauer bezeichnet zu hören, worauf Darcy mit großer Unerschrockenheit erwiderte: »Miss Elizabeth Bennet.« »Miss Elizabeth Bennet? Ich bin erstaunt. Darf ich fragen, wie lange sie das Glück hat, zu ihren Lieblingen zu gehören und welchen Tag sie zur Annahme der Gratulationen bestimmt haben?« Diese Frage konnte ich mir von Ihnen erwarten. Die Einbildungskraft der Damen liebt den raschen Flug. Sie bedarf nur weniger Augenblicke, um von der Bewunderung zur Liebe und von der Liebe zur Heirat überzugehen. Ich wusste, dass Sie mir Glück wünschen würden. »Nein, wenn Sie die Sache so ernsthaft behandeln, werde ich Sie als völlig abgeschlossen betrachten müssen. Sie bekommen eine allerliebste Schwiegermutter, die natürlich immer bei Ihnen im Pemberley leben wird. Auch dazu muss man Ihnen Glück wünschen.« Darcy hörte ihr mit der höchsten Gleichgültigkeit zu, als sie in dieser Art noch eine Zeit lang fortfuhr. Und da diese Ruhe sie überzeugte, dass sie nichts zu fürchten habe, ließ sie ihrem Witz freien Lauf.